Also willkommen zu Folge 21. Ich habe jetzt einfach mal die Anmoderation übernommen. Liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, meiner Seite ist natürlich wieder der Rainer Druckverlust und meine Wenigkeit, der Kai German Truck Driver. Herzlich willkommen zu Folge 21. Herzlich willkommen, moin. Wir brauchen einen Jingle, ist mir die eine Nachtschicht mal eingefallen. Wir brauchen irgendjemanden, der uns vielleicht mal einen Jingle baut oder so, dass wir so ein immer dasselbe... Ja. Weißt ja, du? Ja, habe ich in anderen Podcasts schon, ist mir aufgefallen tatsächlich, ne, dass die so einen kleinen Jingle haben, so irgendwie 3 bis 5 Sekunden. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Wir nicht. Genau, wir müssen irgendwie sowas, das Aufmerksamkeit erregt, sowas wie Goebbels bei einer großen Anrede oder Hitler oder so. Wollt ihr den totalen Podcast? Mein Kollege auch, der ist durch, Alter. Sagt er mir, ey, ich habe heute auch meinen ersten Podcast gemacht. Ich saß auf dem Pott und habe mit einem Kollegen telefoniert. Ich sag, Junge. Also, ja, okay. Das stimmt. Ja, genau. Nee, aber ein Jingle müssen wir trotzdem wirklich irgendwas mal so, weiß ich nicht. Ob Erik da Bock drauf hat oder so, der ist doch so. Ja, der ist aber musikalisch nicht so bewandert, ne? Ja, oder? Also, ja. Oder ich lass mir mal was einfallen. Ja, ich frag den einfach mal, ne? Mehr als nö kann ja nicht kommen, ja, oder? Ja, ich kann mir auch was einfallen lassen. Ich gucke mal irgendwie sowas. Ja, oder man nimmt ein bisschen Geld in der Hand und lässt so von so einem Synchronsprecher hier wie von Bruce Willis oder irgendwas, ich keine Ahnung, hier bei Fiverr oder so. Brauchen wir ja auch übrigens für die Live-Veranstaltung, brauchen wir auch Das wollte ich gerade sagen, wir müssen doch irgendwie angekündigt werden. Und ja, irgendwer muss cool, uns, das so eine, ja, wir können nicht zur Straße gehen, hier irgendjemanden hier ans Ohr packen, auf die Bühne zerren vor ein paar hundert Leuten und sagen, hier, ich bin übrigens der, das ist übrigens der, sag mal, dass wir jetzt gleich kommen. das wär cool, wenn das irgendwie so ein 3-jähriges Kind machen könnte, so, ne? Das, ja. Also ich würde es feiern, aber halt lieber nicht. Das, wir sind echt dabei. Wir haben, lass uns kurz Live-Event, wir haben Neuigkeiten. Vielleicht, wir sind gerade jetzt, die Verhandlungen treten nächste Woche. Oder beziehungsweise die Verhandlung, das Anschreiben. Es könnte sein, dass wir eine Halle in Dortmund bekommen und vielleicht sogar eine hier in Göttingen, aber die Termine sind schon größtenteils so ausgebucht. Wir versuchen es aber, wenn. Fragen wir gerade in Dortmund an, weil das Management da Kontakt zu hat. Und hier Göttingen, weil ich hierher komme und dass man hier vielleicht ein bisschen örtlich gebunden irgendwas knüpfen kann. Also von daher, Leute, wir haben ja im letzten Podcast gesagt, wir arbeiten dran und das tun wir wirklich. Ja, ja, ja. Also es nimmt Formen an, ne? Wirklich. Also ja. Das Management hat sich dahinter geklemmt, beziehungsweise wird das jetzt tun. Ja. Die Vorgespräche haben wir schon gehabt, so. Und ja, der Rest wird sich zeigen, ne? Ob das. Also ich würde mich freuen, wenn es dieses Jahr noch was wird, da bin ich ehrlich, aber ja, ich bin da aber auch ein bisschen skeptisch, ne? Gerade weil halt dieser ganze Corona-Kram vorbei ist und alle geben gerade wieder Vollgas und ja, aber schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Ein bisschen Glück gehört dazu. Ich war ja, ich sag ja immer, wir haben ja so eine Gruppe, wo wir so Themen reinposten. Also Betonung liegt auf mir. Eigentlich war es bis jetzt nur Kai. Also, liebe Leute, ich bin der Themenbeauftragte hier. Der Themenbeauftragte, genau. Was ich nicht reingeschrieben habe, was mir aber gerade in den Kopf reinfällt, und das betrifft alle Berufskraftfahrer, und das ist vielleicht gleich am Anfang sehr interessant, weil viele Berufskraftfahrer uns ja hören. Genau. Ist ja die neue, also ich will jetzt ja ein Video machen, also, oh boah, jetzt muss ich ausholen, das wird jetzt der Themen. Jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Ich arbeite gerade jetzt noch an dem Interview mit Daniel Schäbe, was ich gedreht habe. Das kommt entweder heute oder morgen raus. Das nächste Video darauf wird ein bisschen politisch. Denn wir hatten die 100. Bundestagsdebatte bezüglich Verkehrswesen. Die hast du selbstverständlich nicht geguckt, ne? Richtig, genau. Aber der German Truck Driver hat sich hingesetzt und hat sich das angeguckt stundenlang. Wirklich jetzt. Echt jetzt? Okay. Ich meine, das geht doch immer 3, 4, 5 Stunden. Er hat hier gesessen! Ich war quasi im Plenumsaal, war ich vorhanden. German Truck Driver als einziger aus unserem Mittelstand hat gesessen und hat den Herrschaften zugehört. Es ging unter anderem um, zweite Teil ging es um die Busleute, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann abgeschaltet. Aber es ging auch um den Verkehrssektor LKW. Und da sind ja tatsächlich demnächst sehr viele Neuerungen, denen noch viele noch nicht so bekannt sind. Und der Recherche. Schlechte oder gute Neuerung? Tatsächlich. Ja, gute. Okay. Je nachdem, wie man es nehmen möchte. Wenn man jetzt viel Dreck am Stecken hat, ist es eher nicht so gut. ich will nicht alles genau, als da muss man dann mein Video gucken, weil da werde ich sehr viele Ausschnitte aus diesen Debatten mit reinschneiden und werde meinen Senf dazugeben. Muss aber auch wirklich, und da auf demokratischen Wege muss ich es jetzt wirklich so sagen, ich weiß nicht, ob es an einen oder anderen sauer aufstößt, die mit die am also meines Erachtens den meisten Input für die Berufskraftfahr gegeben hat mit sinnvollen Kritiken, die nicht so laufen, war die AfD. Okay. Tatsächlich. Das ist so eine Partei, auf die stehe ich ja so gar nicht. Ne? Ja, aber das Problem ist, dass die AfD, ich muss nochmal nachgucken, die einzigen waren, die gesagt haben, dass die LKW-Fahrer so wenig Geld verdienen, dass sie irgendwann nicht mehr ihre Familien ernähren können und warum das eigentlich niemanden interessiert. Das war ja, die AfD. Gut. Es hat keiner von den anderen Parteien dieses Thema überhaupt angeschnitten. Ich muss es mir nochmal genauer angucken. Ich war zwischenzeitlich auch mal im Bot nach 3-4 Stunden. Also Podcast gemacht. Also. Ja. aber da werde ich in dem Video genau drauf eingehen und hin und her. Aber eine Erneuerung ist zum Beispiel, die dürfte jetzt, jetzt nagel mich nicht fest, ich muss das nochmal alles genau raus, ich habe die Gesetzestexte mir downgeloadet und werde das alles in meinem Video, das wird ein bisschen dauern, das muss ich alles ausarbeiten. Im August wird die mobile Fahrerkartenüberwachung, glaube ich, eingeführt. Ah, okay, damit die eben vorbeifahren, das habe ich aber schon mal gehört. Ja, genau, ja. Und das kommt jetzt tatsächlich, das ist jetzt beschlossene Sache. Mhm. Und das ist natürlich für unsere Branche sehr gut, weil es tatsächlich die schwarzen Schafe, weil die Kontrolldichte, die wir in Deutschland haben, weißt du die prozentual? Weißt du die zufällig? Nee, die müsste aber weit unter 5% liegen, glaube ich, ne? Zwei. Oder? Zwei. Sag ich doch, ja. Das muss man sich überlegen. Wenn du lange und viel fährst, weißt du das selber, ne? Ja. Das, wie oft wirst du rausgezogen? Das ist, also. Bei mir ist das, ja gut, manchmal auch beabsichtigt mit den Kontrollen, sag ich mal, zum Kaffee trinken. So. Also, ja gut, aber, das, aber weil Zuschauer von dir sind bei der Polizei, ja. Ja, genau, richtig. Aber ansonsten würde ich auch nicht kontrolliert werden wollen, wie auch immer. So, ne? Also, ich würde mal behaupten, wenn du einen modernen LKW hast mit einem deutschen Auflieger, sagen wir mal einen Kofferauflieger, weil Plane ist ja, kann ja auch mal ein bisschen was sein, sagen wir mal einen Kofferauflieger, so wie ich die fahre. Ja. Ist die Chance, rausgezogen zu werden, gleich null. Ja, denke ich auch. Also du musst schon ein ziemlich abgeranztes Auto haben, genau. Und fahrauffällig sein, damit du rausgezogen wirst, ja. Genau. Ja. So, als Beispiel, ich bin ja jetzt seit 2003 am Fahren, also über 20 Jahre, und ich wurde noch nicht einmal rausgezogen. Außer einmal wegen meinen Kennzeichen, aber eine allgemeine Verkehrskontrolle, BAG, bla bla, habe ich noch nie erlebt. Kann ich nicht mitreden. Nee, ja doch, also das schon bei mir, aber ich bin auch immer offen gefahren, also eine Platte hinten dran und da gucken die manchmal schon genauer hin und die ziehen dich aber dann raus, wenn sie auch wirklich, wenn die sich sicher sind, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, aber dann ziehen sie dich raus. Genau, es geht ja darum, dass der ausländische Verkehr, der bei uns durch die Gegend fährt, tatsächlich meines Erachtens viel mehr kontrolliert werden müsste, also gerade mit Wochenendruhezeiten und Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Und das ist dann tatsächlich möglich, indem ein BRG-Fahrzeug halt irgendwo an einer vielbefahrenen, sagen wir mal, Kirchheimer Dreieck, Hattenbacher da, die Ecke oder sowas zum Beispiel, oder oben im Norden irgendwo. Die stehen dann da einfach und alles, was dran vorbeifährt, wird angezeigt und dann ploppt das irgendwann auf, wenn schwere Verstöße vorhanden sind oder die Verstöße, wo sie sagen, okay, das ahnt man jetzt und dann zack, fahren sie hinterher und dann holen sie raus. Das kann die Kontrolldichte natürlich stark nach oben skalieren. Ja, nur mal ganz kurz zur Info, das können die eigentlich schon die ganze Zeit, dürfen es aber nicht, ne? So war das. Also genau, die Technik ist vorhanden, aber jetzt ist es halt beschlossene Sache und ich meine, es gelesen zu haben, ab August wird es eingeführt tatsächlich. Mhm. Okay, das finde ich eigentlich ganz cool. So, ich habe eh nichts zu verbergen, also mir ist egal. Genau, das, grundsätzlich, genau. Ja, und wer beim Spediteur fährt, wo man gegen alles immer verstoßen muss, da muss man sich irgendwo selber fragen, ob das in der heutigen, gerade in der jetzigen Zeit, wo man sich quasi einen Arbeitgeber aussuchen kann als LKW-Fahrer, ob man da dann vernünftig angekommen ist. Richtig, genau. Und im Gegenzug zu dieser Bezahlung auch noch straffällig wird. Ja, ja. Also, ja. Okay, ich überhole auch. Oder sich im Bußgeldbereich bewegt. Ich hab ein Video gemacht bei TikTok, ne? Und da ging mir ja einer, also wirklich, man hat ja das Recht der freien Meinungsäußerung. Demokratie ist, wie irgendein Politiker mal damals gesagt hat, ist manchmal auch schwer zu ertragen. Mhm. Ey, ich habe gesagt in dem Video, ich bin gefahren, pass auf, ich erkläre dir kurz die Situation. Mhm. Ich bin gefahren und vor mir war ein, das habe ich im Video nicht erwähnt, aber man hätte ja nachfragen können. Es war so eine selbstfahrende Arbeitsmaschine, die sehr langsam gefahren ist. Ja. Und von hinten kam von Weitem, es war auf der A73, von weiter hinten kam irgendwie so ein Transport, so ein 3,5-Tonner Sprinter, ich glaube 3,5-Tonner war es. Und ich habe gedacht, okay, der ist so langsam, zieh jetzt mal schnell raus, weißt du, bevor ich hier abbremsen muss, dass ich den 3,5-Tonner genau vor die Schnauze fahren muss, sondern ich ziehe schon ein bisschen vorher raus. War auch relativ zügig an dem vorbei. Und das hat diesen 3,5-Tonner, der mit Mach 2 angeschossen kam, was ich aber im Spiegel nicht gesehen habe. Also nicht, dass ich ihn vor die Schnauze gefahren bin, sondern ich war schon auf der linken Seite. Es dauerte jetzt nur mal 30 Sekunden, bis ich an dem vorbei war. Und der hatte gleich das ganze Flakfeuerwerk angezündet, was er zur Verfügung hatte. Und ist dann, ich wollte gerade wieder rechts rüber, weil der Kollege hatte Lichthupe gemacht, da ist er dann rechts zwischen den Kollegen, die ich überholt habe, und mir rüber und hat mich rechts überholt. Und die einzige Prämisse, warum es nicht geknallt hat, ist, mein Abbiegeassistent, also meine Videokamera, die ich vorne da im Display, im Armatur mit verbaut habe, da habe ich dann auf einmal gesehen, dass da auf einmal noch ein Auto zwischen ist, weil der dazwischen gehuscht ist. Na. Darüber habe ich mich aufgeregt. Zu Recht. Und jetzt kam einer, älteres Semester, ich wollte es nur so, muss ich leider erwähnen, der dann sagte, du durftest sowieso nicht überholen. Du brauchst mindestens 10 km/h Unterschied. Klugscheißer. Also das ist ja... Ja, total. Also dieses deutsche Allmann-Getue. Also das ist wirklich das, wofür wir bekannt sind. So, ja, die Sache wird, die Sache, um die es ging, wird nicht kritisiert. Also dieser Typ, sondern ich werde kritisiert, weil ich überhole. Ja, natürlich. Das, wir haben uns auch, ich habe ja auch ein TikTok-Reel. Ich mach diese Kurzvideos, die haue ich überall rein. Und ich habe auch Kommentare, eigentlich sollte man es nicht machen, Kommentare lesen. Eigentlich sollte man es nicht machen. Aber da sind Kommentare bei, Junge, da denkst du nur, der hat den Stock aber wirklich bis zum Genick oben stecken, Junge. Das kannst du nicht. Und ich habe das mit der Polizeikontrolle, als die Polizei Heidekreis mich rausgezogen hat. Ja. Rausgezogen hat. So, und dann so Kommentare wie, war ja klar, bei dem Abstand, pass auf, das war Raststätte Allertal, die sind alle langsamer geworden, weil vorne einer zu früh auf die Autobahn gefahren ist und dann rutschst du doch automatisch rauf. Ne? Ja. Das, selbst wenn du den Assistenten anhast, der bei mir ja immer an ist. Ne? Ja. Und ich denke so, jetzt gehst du auf die Mitte, die Polizei kam aber gerade an mir vorbeigezogen und dann hatte die Polizei vor mir 15 Meter Abstand und darüber haben sie sich aufgeregt. Ach so. Weil ich, ich bin zu früh rausgezogen und weil ich wollte einfach nur nicht, dass die Spur zum Stehen kommt, Alter, was soll das auch? Ne? Ja, ja. So. Ah, ja, das ist... Aber diese Kommentare, das, Kai, Das Schlimme ist, der Typ, der, also ich meine das auch wirklich nicht, also es fällt mir schwer, nicht, meine direkte Art ist, kommt manchmal so rüber, als wenn ich den beleidigen würde. Aber das meine ich so. Wenn ich jetzt zum Beispiel denen sagen würde, du Kackvogel, willst du mir erzählen, dass du dich auf der Autobahn anders verhältst, dass du auch nicht, dass du immer überholst, wenn du 10 km/h schneller bist, damit du 45 Sekunden bla bla, willst du mir das erzählen? Niemand macht das. Das ist auch manchmal, das ist überhaupt nicht möglich. Ja, so. Das geht auch gar nicht. Nee. Und dann bitte jetzt nicht Kackvogel als Beleidigung auffassen, aber ich bin da manchmal so, weil ich dann einfach, das muss raus, sonst explodiere ich. Dieses, du musst 10 km/h schneller sein, damit du die überholen kannst. Junge, ja, das macht keiner. Das braucht mir auch niemand erzählen. Wahrscheinlich der Kommentarverfasser macht das wahrscheinlich nicht mal mit einem PKW. So. So. Aber erschwerend kommt hinzu, Rainer. Ich habe in diesem Video nicht ansatzweise davon gesprochen, wie schnell ich war und wie schnell er war. Also den ich überhole. Dir sage ich das jetzt. Es war so ein selbstfahrendes Arbeitsgerät mit so einem komischen Mini-Auflieger-Anhänger hinten dran, mit irgendwas hinten noch drauf. Alter, 62 ist, wahrscheinlich, ne? Ja, so 73 gefahren. Ah, okay. So. Aber ich habe von der Geschwindigkeit und was ich überhole gar nicht gesprochen, weil es ging ja um den Typen, der mich rechts überholt hat und den ich fast Volley genommen hätte und mich das furchtbar aufgeregt hat, dass er sein Leben riskiert wegen so einer Scheiße, weil er keine 30 Sekunden warten möchte. Ja. Aber der Typ kritisiert mich als allererstes, du musst, also wortwörtlich hat er gesagt, du musst 10 km/h schneller sein, um ihn zu überholen, das erwähnst du nie. Das war der O-Ton. Ich so, hä? Erwähnst du nie? Das war das erste Mal, dass ich von sowas überhaupt gesprochen habe. Ja, als wenn ich hier so eine Überhol-Flatrate auf TikTok hochlade. Also ich habe nie darüber gesprochen, wie schnell der andere, sondern er hätte einfach mal sagen können, du weißt aber, also so richtig deutsch sein, du weißt aber, du musst 10 km schnell sein und der Überholvorgang muss nach 45 Sekunden abgeschlossen sein, bla bla bla. Mhm. Das vielleicht, dann würde ich noch gesagt, okay, aber gleich zu sagen, aber du musst und hin und her, wo ich mir denke, ich sitze in meinem Auto, warte, meine Freundin war gerade beim Rossmann drin, lese diesen Kommentar und denke, Junge, habe ich jemals gesagt, wie schnell der andere war und wie schnell ich war? Ich war über 10 km schneller. Und dann kam der nächste Kommentar, warum überholst du dann, wenn du siehst, dass von hinten einer kommt? Alter, ich hab einfach die Geschwindigkeit unterschätzt. Der war bestimmt 500 Meter hinter mir weg, aber ist mit Mach 2 angeflogen gekommen. Habe ich leider nicht erkannt. Ja. Sorry, dass ich ein Mensch bin. Ja, ja, das ist, ich sag ja. Hey, diese Leute. Normalerweise müsste man die Kommentare einfach nicht lesen. Also, ich sag ja, ich habe sogar überlegt, ob ich über die Kommentare von TikTok, Insta und Co. Nicht ein Video machen soll, ne? Das habe ich aber auch dann, schon gemacht. Dann stellst du wieder einen bloß und ach, das ist. Das sind einfach so dumme Kommentare kommentieren, ist ja ein alter Klassiker. Ja, eigentlich ja, ne? Das ist dumme Kommentare kommentieren ist ein alter Klassiker. Ja, weil manche einfach so schnell aburteilen, ohne mal wirklich nachzufragen. Ja, so, ja, ja, genau. Ich bin ein alter Hase, ich sag mal so, jetzt ein Medienprofi. Ich mache das jetzt schon, keine Ahnung, ins 6. Jahr. Mir ist doch bewusst, was die StVO sagt, weil ich seit über 20 Jahren Berufskraftfahrer bin. Es ging doch in diesem Video nicht darum, was ich überhole, sondern es ging darum, dass dieser Arsch rechts überholt, nicht nur zum Glück, weil, das kommt jetzt auch hinzu, da können wir euch die Brücke schlagen, damit wir von dem Scheiß wegkommen, diese Abbiegekamera da war. Weil wenn die nicht da gewesen wäre, Rainer, weil der war in der Symmetrie der Scheinwerfer von dem Kollegen, der mich rübergelassen hat. Und du kennst es selber, der macht Lichthupe, dann guckst du auch manchmal nicht gleich rechts rüber, weil da darf ja nochmal keiner sein. Richtig, genau. So. Ne? Also klar, man soll sich natürlich nicht darauf verlassen, dass da keiner sein kann. So, ne? Und Gott sei Dank, ja. Ja, ich habe in die Kamera geguckt. Ich gucke auch immer wieder. Ja, ja. Ich mache das aber auch. Ich gucke auch immer rüber. Die Kameras sind super. Und ja, da kommen wir jetzt dazu, die werden ja nächstes Jahr, gibt es ja neue Kameras, die eingebaut werden müssen und die Pflicht werden. Nachrüstpflicht weiß ich jetzt nicht genau. Aber es kommt ja auch die Abbiegekamera Fahrerseite. Mhm. Abbiegekamera Beifahrerseite haben wir. Und Pflicht wird Rückfahrkamera. Zu jedem Auflieger. Die Kameras werden Pflicht. Ja. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zuschauer von mir, ich sag jetzt mal Evolutionsbremse, ja, hoffentlich damit klarkommt. Ja, das ist schwierig. Also, warum haben die was dagegen? Ja, natürlich. Es ist neu. Es ist neu und die sind deutsch. Gut. Das haben wir auch gehabt damals, als ich das erste Handy hatte, haben meine Kumpels zu mir auch gesagt, du Angeber, warum hast du ein Handy, bla bla. Und ich sag, weil ich es voll geil finde. Ich liebe Technik. Und was man. Ja, ich auch. Ne? Ja. Gut, absolut. Die Minute damals 1,89 Mark, das hat leider zu Schulden bei mir gesorgt. frag mal, ich habe mir mein zweites Handy gekauft, da bin ich gerade mit der Bundeswehr nach Norwegen und habe gerne mit dem Handy telefoniert. Ja, ja. Was soll ich dir sagen? Das war teuer, ne? Ja, ja. Nee, aber es kommt tatsächlich. Wochen 800 Mark oder so. Ja, ja, das war damals, es kann sich heute keiner, junge Generation, heute hat man Internet überall, ist ganz normal. Ich habe noch Internet gehabt. Damals hatten wir Mailboxen, also mit einem 2-4er-Modem. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Mailbox ist, das ist die Vorstufe zum Internet, zum World Wide Web gewesen. Jemand hat seinen heimischen Rechner anhaben müssen. Du hast dich direkt auf die Telefonleitung eingewählt. Es konnte aber niemand anderen zu der Zeit auch reinwählen, weil es ging immer nur einer. Es sei denn, du hast ISDN gehabt. Genau, aber das war so teuer früher. Ja. Und man hatte aber nur ein gewisses Zeitkontingent, wie man am Tag dort online sein konnte, damit andere sich auch einwählen können. Ich sag mal, als neu registrierter Nutzer hast du vielleicht 15 Minuten gehabt, um vielleicht einen kleinen Treiber mit 800 Bytes runterladen zu können oder in so einem Forum was schreiben zu können. Das war ja völlig, ist ja, wenn man das heute erzählt, Gottes Willen. Ja, ja, ja, das glaubt dir keine Sau mehr, gerade aus der heutigen Generation nicht. Ja, genau. Ja, ja, als ob, Junge. Als heute ist halt alles so Dings. Aber gut, Leute verwehren sich der Technik, aber tatsächlich, wie gesagt, Fahrerabbiegekamera kommt und Heckkamera, bitte nagelt mich nicht fest, ich muss das alles noch raussuchen, das kommt auch in der News dann vor. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Ach, bei Mercedes hat mir das erzählt, da war ich da in der Chefetage und die haben mir das gesagt, weil die gesagt haben, bin mal gespannt, wie das manche umsetzen, die ihre Auflieger technologisch nicht, es gibt ja so Elektronikstränge, die da verlegt werden, bla bla. Ja, ja, genau. Und wenn das aber nicht vorhanden ist und ich weiß jetzt nicht, ob das gerade Rückfahrkamera, da kann ich mir vorstellen, dass es eine Nachrüstpflicht wird. Ja. Dann muss der Auflieger teuer in der Werkstatt umgerüstet werden. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe mich immer gefragt, warum zum Beispiel solche Paketdienstleister, sowas wie UPS, bla bla, gut, klar, die fahren viel in Städte und hin und her, so die haben immer die Rückfahrkameras und ich habe mich bei LKWs immer gewundert, warum gibt es da nicht einfach mal eine Kamera hinten? Weil du kannst immer mal was übersehen. Klassische Beispiel, du fährst irgendwo, hältst kurz, weil du was gucken willst und musst dann rückwärts irgendwo rein und ein Auto kommt unwissenderweise, stellt sich genau parallel an einen Auflieger hinten dran. Du siehst ihn nicht in den Spiegeln. Nein. Ja, weil er abgedeckt ist. Und dann knallst du. Aber jetzt musst du wieder aufpassen, jetzt kommt der ein oder andere Super-Allmann und sagt, ey, du musst aber Sicherungsposten haben. Ja, den such bitte in der Innenstadt. Lauf hier den Leuten hinterher, die hauen ab. Ja. Das ist Theorie und Praxis. Theorie und Praxis, danke. Genau, bitte. Zwei doofe, ein Gedanke gerade. Ja, aber das finde ich halt, es ändert sich halt sehr viel, was in der Branche ist. Dann haben wir ja drüber gesprochen, dass im Januar der Stundenlohn, den du ja jetzt schon lange erreicht hast als Großverdiener, auf 14 Euro Mindestlohn soll ja kommen. Mhm. Finde ich sehr geil, weil es wirklich, man muss dazu sagen, viele LKW-Fahrer, die halt wirklich für, ich habe hier bei meinem Instagram, habe ich eine, die hat eine Story, die hat mich bei TikTok edit, dann bei Instagram und die ist eine junge Berufskraftfahrerin, die hat gerade ihre Ausbildung gemacht. Und da edit ich dann schon mal auch gern, weil ich dann halt in den Stories auch mal so Sachen sehe, was die jungen Leute jetzt gerade so interessiert. Und die hat die wechselt jetzt ihren Arbeitgeber und die hat sowohl bei TikTok auch in ihrem Instagram so eine Liste gemacht mit den Vor- und Nachteilen von diesen drei Arbeitgebern, um ihre Community, die Meinung der Community abzuholen, hey, was findet ihr, ist da besser und was nicht? Und da waren alle drei Arbeitgeber bei einem Stundenlohn, also sie hat so gelistet, jeden Tag zu Hause, ja, nein, ja, ja. Also drei Arbeitgeber, dann kann sie ihren Hund mitnehmen, ja, ja, nein. Stundenlohn, der und bla bla bla, was alles so ist. Und was für eine Marke sie bei dem entsprechenden Arbeitgeber fährt, hat sie eine Tabelle gemacht und die Leute sollten in den Kommentaren halt schreiben, ihre Meinung, für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden würden. Fand ich sehr spannend. Mhm. Und ich habe dann das, ich spioniere dann halt Lusha, weil das ist halt Teil meiner, ich sag mal, journalistischen Arbeit, indem ich mir solche Informationen dann abspeichere für entsprechende Videos irgendwo, bla bla bla. Ja, ja. Und alle drei Arbeitgeber haben ungefähr im Schnitt bezahlt 12,30 €. Das kommt mit meiner Vermutung tatsächlich überein, ja. Genau, das ist der ungefähre Stundenlohndurchschnitt in Deutschland. Aktuell würde ich auch so einordnen. Und deswegen finde ich es gut, dass der Stundenlohn, wenn der auf 14 Euro hochkommt, dann ist es zwangsläufig durch den, das ist auch krass, hast du ja gesagt, du hast ja diesen Satz gesagt, ein Facharbeiter, der wie ein Hilfsarbeiter bezahlt wird. Ja, ja, ja. Der Satz hat sich bei mir eingeprägt. Wir sind auf diesen Mindestlohn angewiesen, dass ein LKW-Fahrer wenigstens adäquat vernünftig verdient. Das ist krass. Ja. Ich habe da tatsächlich eben noch mit einem Moderator von mir drüber geredet, weil der gerade so im Jobwechsel Fieber ist, so sag ich sag das mal so. Der ist also Autoschrauber, ne? Ich nenne ihn immer Edelschrauber, weil er jetzt gerade aktuell bei Porsche arbeitet. Ja. Und da scheint das wohl ähnlich zu sein mit dem Fachkräftemangel. Und der hat auch zu mir gesagt, er nutzt es, ich benutze jetzt meine Worte, er nutzt es schamlos aus. Du musst halt auch hoch pokern und damit du auf ein Gehalt kommst, auf ein anständiges, adäquates Gehalt. Ja, so, aber du, da hat er recht. Ja, klar. Und das müssen wir genauso machen. Natürlich, aber du darfst Industrie und die Speditionsbranche kannst du nicht vergleichen, weil in der Industrie hast du viel höhere Einnahmemargen. Ja, ja, ja, um Gottes Willen. Also das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ne? Ich wollte nur damit sagen, dass du halt, gerade wenn es um die Gehälter geht, wirklich in die Vollen gehen musst, weil ihr müsst im Hinterkopf behalten, es ist ein Fahrermangel. So, will die Firma XY deinen Gehaltsvorschlag nicht akzeptieren, ey, dann geht's zu einer anderen. Irgendeine wird ja sagen. Ist so. Ja, es ist. Und lasst euch da nicht zu billig abspeisen, das will ich damit sagen. Bloß nicht. Nicht in diesen Zeiten. Nee, aber die zahlen alle so etwas über 12 Euro oder für den Glück hast 13 Euro, je nach Bundesland, bla bla hin und her. Aber wenn dann 14 Euro kommt, bin ich halt schon mal wirklich sehr froh. für viele, gerade auch in den neuen Bundesländern, die bei Speditionen arbeiten müssen, die einfach nur Mindestlohn zahlen und dann verdienen die einfach mal wirklich 2 Euro mehr die Stunde. Das ist schon geil. Ja. Und das, aber was mich interessieren würde, Rainer. Ja, erzähl. Es gibt ja die Arbeitsstundenaufzeichnungspflicht, die ist ja nochmal verschärft worden. Echt? Das ist an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Ja, GTD hat das Video noch nicht rausgehauen, ne? Das ist das Problem, ja. Ja, ich arbeite dran. Wenn ich mal irgendwie mich mal geordnet bekomme, weil das ist wirklich sehr aufwendig, so ein Video, mit viel Recherche, mit viel Nacharbeit, mit verschiedenen Links, dass ich nichts Falsches sage, Paragraph so und so. Seitdem, weißt du, das ist wirklich viel Arbeit. Ja. Aber ich will im Laufe der Woche das jetzt unbedingt hinbekommen. Die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit ist verschärft worden. Bitte nagelt mich jetzt, liebe Zuhörer, Zuschauer, jetzt nicht fest. Blabla, ich muss das nochmal alles nachlesen. Ich frage mich, wie die Speditionen das machen. Weil das ist wieder so ein Punkt, die Kontrollbehörden kontrollieren die Spediteure nicht vernünftig, weil wir haben unsere Fahrerkarte. Wir haben eine der besten Aufzeichnungsarten von allen Arbeitnehmern. Gut, die digitale Arbeitszeitaufzeichnung ist auch in Kleinstbetrieben Vorschrift geworden, aber wir haben halt die Fahrerkarte, da ist alles mit aufgezeichnet. Wenn die Leute nicht alles auf Pause stellen, ihr bescheißt euch selber, Leute. Trotzdem kommt jeder LKW-Fahrer über. Also je nachdem, was im Arbeitsvertrag steht, da muss man gucken. Aber wir haben einen Stundenlohn etc. und die Arbeitsaufzeichnung ist vorhanden. Und wenn die Behörden mal vernünftige Spediteuren alle mal kontrollieren würden, dann würde ein LKW-Fahrer wirklich gutes Geld verdienen, weil du allein mit Überstunden, die du entweder auszahlen oder abfeiern kannst, also das würde sich alles ändern. Das Problem ist meines Erachtens, dass die Kontrollbehörden zu wenig sind und ihre Arbeit deswegen nicht nachkommen können. Das ist unser Problem. Weil ich glaube, Was soll das jetzt heißen? Ja, du kommst auf deine Dings. Aber ich sag mal, also ich im Prinzip auch, also ich fahre, ich fahre um 19.30 Uhr ungefähr los und bin gegen 5 Uhr wieder da. Viereinhalb. Ja, gut, ich komme auch ein bisschen drüber. So, aber du weißt, im normalen Fernverkehr, die keinen Linienverkehr fahren, wo also quasi die Zeiten nicht vorgegeben sind, beziehungsweise Be- und Ablade nicht fest eingeplant ist hin und her, dass die, du weißt es, 13, 15 Stunden jeden Tag arbeiten. Ja, genau. Und diese Zeit fällt halt weg und am Monatsende fällt die auch einfach weg und das ist einfach Arbeitsleistung, die nicht abgegolten wird und ich habe damit echt ein ernsthaftes Problem und da muss die Politik sich mit beschäftigen. Ich habe nächste Woche oder übernächste Woche einen Termin mit einem Bundestagsabgeordneten, Telefontermin. Sein Sekretariat hat mir 2 Termine vorgegeben, an dem einen kann ich tatsächlich selber nicht. Aber ich muss mal gucken, weil ich dem gesagt habe, ich will nicht im Bundestag da auftauchen und da reden. Ich bin tätowiert, ich glaube, ich habe da gar keinen Zugriff, darf da gar nicht hin. Ich bin tätowiert. Ich habe noch keinen tätowierten Politiker gesehen. Ist aber auch. Nee, ich habe mehrere Parteien angeschrieben, nur eine hat geantwortet. Und ich möchte denen einfach nur diese Sachen, die ich dir gerade gesagt habe, einfach nur mit auf den Weg geben, damit er das mal als Druck bei einer Debatte mit einführen kann. Weil die Politiker kennen das Business nicht von klein auf. Also nein, die wissen natürlich nicht. Ja. Und ich möchte dem das einfach nur mal sagen, hey, pass mal auf, so und so, da sind die Probleme. Die Arbeitszeitaufzeichnung, das passt nicht, das ist alles undemokratisch. Die Arbeitnehmer, die LKW-Fahrer die würden mehr Geld verdienen, wenn das und das vernünftig kontrolliert und abgegolten wird. Und ich möchte Ihnen das einfach mit auf den Weg geben, deswegen haben wir einen Telefontermin. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich werde jetzt auch nicht sagen, wer es ist, etc. Ich will einfach nur dem einfach mal ein bisschen was auf den Weg geben und hoffe, er speichert das ab und bei der nächsten Debatte, wenn dann irgendwie so Details auf einmal dann in einer Debatte auftauchen und dann war es durch mich. Mal gucken, ob es so ist. Weißt du, er hat dich angehört. Ja, tatsächlich habe ich nach einem Tag eine Antwort bekommen. Und von den meisten Parteien habe ich 0 Antwort bekommen. Egal. Aber bin mal gespannt. Ich habe hier noch übrigens als Thema U-Boot-Story Rainer. Haben wir das durchgemacht? Nee, haben wir nicht. Nee, was ist denn die U-Boot? Ich habe nämlich den einen Tag, als ich meine Sache eingeschrieben habe, da steht noch U-Boot-Story Rainer. Okay, dann lösche ich das raus und dann kannst du jetzt bitte Die U-Boot-Story Rainer. Du meine Güte. Abgehakt. Ja, das ist in der Lehre passiert, als kleiner, unwissender Bengel. Du meinst das? Ja, ja. Also ich habe auf der Werft gelernt in Kiel, HDW damals. Jetzt ist es ja Naval Yards, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und da ist es so, dass du als Lehrling halt jede Abteilung mal durchläufst. Ne? Oder fast jede. Darf ich fragen, welcher Ausbildungsberuf das ist? Industriemechaniker, Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik im Schiffbau. Alter! Und ja. Und da, ja. Ich bin also, hier so ein kleiner Piss-Einzelhandelskaufmann. Ey, einer der wichtigsten. Nicht, dass wieder. Ich rede von mir. Ich habe den Beruf nicht gefühlt, aber. Ich habe den Beruf nicht gefühlt. Also, ich habe das schon gefühlt. Mein Stiefvater hat das gemacht und so. Und der war halt auch wirklich Jahrzehnte im U-Bootsbau. Und das ist immer so eine geschlossene Area. Da kommst du nicht einfach so rein, ne? So. Das heißt, du wirst dann, bevor du in diesen U-Bootsbau kommst, wirst du auch durchleuchtet vom MHD, also MAD, Militärischer Abschirmdienst, genau. Kenn ich mich, die haben mich schon mal überprüft. Und ja, genau, da wirst du automatisch, du wirst halt automatisch. Aber ich habe mit dem Scheiß überprüft. Ja nichts zu tun. Ach so, ja, das ist aber dann komisch. Dann ist es komisch. Warte, soll ich so. MHD-Story eintippen fürs nächste Mal? Ja, bitte. Okay. Und auf jeden Fall. Habe ich mich denn gefreut, ja, kann ich zu meinem Stiefpapa in U-Bootsbau und so. Und du hast als Lehrling halt auch eine eigene Werkzeugkiste. So ist es in großen Betrieben, glaube ich, ganz oft. Ja, ich sehe es in Werkstätten zum Beispiel, dass die alle ihren Werkzeugkasten hinterherziehen, ne? Ja, genau. Ja. So, und so war es halt an der Lehre. In der Lehre bekommst du schon deinen Werkzeugkoffer da, so, und der begleitet dich halt komplett durch. Und was ich aber nicht wusste, die haben das natürlich gesagt. Da bin ich mir ganz sicher, dass du in der Werkzeugausgabe deinen Werkzeugkasten tauschen musst in V4A, also amagnetisches Werkzeug. Und was, V4A? Ja, genau. Okay. Das ist so amagnetisches Werkzeug, das ist halt nicht magnetisch. So, und, warte kurz, ich muss intervenieren. Was? Amagnetisch, was heißt amagnetisch? Antimagnetisch. Ach so. Oh Gott. Genau. So. Und jetzt. Alle jetzt die Tasten. Oh, der Idiot. Ja. Oh. Was redet der denn da? Oh. So. Naja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, das hieß ja außerirdisches Fabrikstahl oder so. Nee, warte. Also. Ja, na klar. Das, so, und ich hatte halt früher schon Kopf wie Sieb, das hat sich nicht geändert, also, ja. Und hab's halt nicht gemacht und war so hyped auf diesen U-Bootsbau und ich da mit meiner Werkzeugkiste rein, gleich im Meister Bescheid gesagt, hier, da ist das U-Boot, da musst du dich bei dem und dem melden und so. Ich mit meiner Werkzeugkiste rauf. Der Erste kriegt das natürlich mit, dass ich normales Werkzeug mit hatte. Und hab gleich eine Abmahnung gekriegt, natürlich, ne? Volles Programm und die mussten das ganze U-Boot entmagnetisieren. Genau, das wollte ich gerade fragen. Was ist das Problem, ich als U-Boot-Fan, was ist das Problem, wenn du nicht mit A-Dings da reingehst? Genau, also magnetische Felder können gemessen werden. So, und die deutschen U-Boote sind meines Wissens danach dafür bekannt, dass die sich auf den Grund legen können und die werden von gar nichts geortet, eigentlich, weil die halt alle magnetisch sind. Eigentlich alle. Alle? Keine Ahnung. Eigentlich, selbst so. Die Russen haben das, die Amerikaner sowieso. Ja, also wir reden hier von den 90ern, ne? So, ja, okay. Das ist eine Gummiummantelung, glaube ich, noch drüber, ne? Warte. Hm? Okay, daran liegt es. Ja, also, das heißt, du Fall. Hättest quasi dafür gesorgt, dass das U-Boot enttarnt wird. Ja, genau so. Und damals habe ich halt dafür gesorgt, dass da immense Kosten entstehen, weil die alles entmagnetisieren mussten. So. Und deswegen habe ich eine Abmahnung gekriegt. Wie das entmagnetisieren war, die das? Das weiß ich nicht. Das habe ich leider nicht gesehen. Also das weiß ich wirklich nicht. Krass. Ich bin ja danach aus dem U-Bootsbau geflogen. Ich war nicht lange da. So nur ein paar Stunden. Dich hat man dann da rausgeschmissen? Ja, na klar. Weil du das falsche Werkzeug mitgenommen hast? Weil das einfach so eine übelste Fürsorgepflicht ist, die man da haben muss. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist, ob das heute noch so ist, ich weiß es nicht. Strenger. Müsste man mal jemanden fragen, der da voll, wahrscheinlich noch strenger, ja. Genau. Ich geh mal stark von aus, bei den, bei den aktuellen neuen U-Boot-Klassen, die wir haben, also die Wasserstoffbetriebenen, wo ja die Schiffsschraube so streng geheim ist, das ist ja verrückt. Also die Schiffsschraube. Wahnsinn, oder? Ja, also es gibt keine Aufnahmen bei den 30er-Klassen U31, U32, 33, 34 oder was es da sind, findest du keine Fotos von der Schiffsschraube, weil diese wasserstoffbetriebenen Unterseeboote, die wir haben, die neuen, ist Teil der Strategie, die Schiffsschraube, die so leise sein soll, dass quasi getaucht, ähnlich wie die Atomboote der Amerikaner oder der Russen, kaum nicht mehr aufzufinden ist. Und damit man quasi die Schiffsschraube gerade im Sonarsektor, als quasi das Horchen, was man so aus dem Film kennt, nicht identifizieren kann mit unseren U-Booten, ist die halt von der Form und bla bla auf komplett streng geheim. Krank. Wahnsinn. Das hat Junge. Das die neuen Klassen haben ja auch diesen Anti-Hubschrauber-Rakete obendrauf, ne? Finde ich auch mal sehr spannend. Weiß ich alles gar nicht. Also ich bin ja gar nicht mehr so tief in dem Thema. Ich bin ja ein voller U-Boot-Fan. Also du hast ja diese Sonarboje, die einen Hubschrauber zum Beispiel ins Wasser reinlassen kann. Das kenne ich. Mhm. Genau. Und unsere deutschen U-Boote haben damit ein Problem. Die haben dann so eine Rakete, die dann den Hubschrauber abschießt, wenn sie ihn ordnen wollen. Die haben damit ein Problem. Komisch. Die haben damit ein Problem. Also, Arsch, du steckst da einen Stöpsel oben rein, um mich zu finden. Zack. Kommt eine Rakete hoch und schießt ihn ab. Also, es ist schon, schon verrückt, ne? Ja, Wahnsinn. Also die ganze Militärtechnik, das so oder so. Also ich war ja bei der Luftwaffe und da war ich auch sehr gerne, ne? Also das. Wart ihr halt parfümiert eigentlich? Also wir beim Herrn haben immer gesagt, dass ihr Luftwaffen-Mogulis quasi wie einen Douglas gerochen habt. Ja, du kriegst auch, wenn du, sobald du bei der Luftwaffe eintrittst, bekommst du einen Douglas-Gutschein. Das. Sei der Ernst jetzt? Also, nein, Quatsch, natürlich Alter, nicht. Alter, ich hätte es abgekauft, weil wir als Grannys gesagt haben, die sind alle mal parfümiert und wir stinken alle nach Erde und nach Dreck und so. Wenn so ein Luftwaffentyp an dir vorbeigegangen ist, hast du immer Rasierwasser gerochen. So. Das ist, aber wir wurden auch tatsächlich sehr oft verspottet. Ne? So das ist das Normale. Wir sind dann irgendwo gelandet, so, keine Ahnung. Und man kennt es ja vom Heer und von der Marine immer mit Kopfbedeckung, ne? Immer akkurat rumlaufen. Und dann kommen die von der Luftwaffe, die steigen aus dem Flieger aus, Hände im Bunker, Mütze nicht auf, ne? Ja, ja. Und alle zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, guck mal hier, das ist Luftwaffe, ne? Typisch und so. Ich kenne das. Genau, bei uns, oder die anderen haben immer gesagt, ne, dreh nicht jeden Stein, könnte ein Granny drunter sein, ne? Und sowas. Ja. Tiefstechen, weit werfen und so. Mhm. Ja, ja, ach, das ist das normale Floskeln, die man bei der Armee hat und keine Ahnung. Ja, ja. Oder aber die vom Heer so, na, heute wieder 3 mm unter der Grasnarbe unterwegs, mein Freund. Ja. Ich überlege gerade, was ich hier noch, ich habe letztens einen interessanten, ich habe hier gerade meine Themen vor und möchte auf eins unbedingt hin, weil ich davon noch nichts gehört hatte. Es gibt einen Begriff, ich habe den abgehakt, Kevinismus. Kevinismus, was Kevinismus. Ist das? Also ich habe es gelesen in der Gruppe. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, das ist, in der heutigen Zeit muss man auf alles aufpassen, was man sagt. Wir dürfen ja eigentlich nicht, wir sind fernab der Demokratie mittlerweile. Ja, das ist klar. Also, wenn du zum Beispiel jemanden, so wie ich es auch 2018 auf der Bühne, ein Zuschauer, der Geräusche auf meinem Live-Event nachmachen musste, also das kurz zu erklären, auf der Bühne, auf dem Programm 2018, habe ich gesagt, ich wollte den Tag, also den Morgenstag eines LKW-Fahrers darstellen. Das heißt, mit Schlafen, Aufstehen etc. Und er musste wie beim Film das Ganze live vertonen. Okay. Ja, also okay. Ich bin aufgestanden und mein Wecker hat geklingelt, dann musste er den Weckerton nachmachen und mein Auto musste er nachmachen und bla bla. Also er musste live vertonen wie beim Film. Mhm. Und als er, als sich jemand gemeldet hat, habe ich halt ihn aus dem Publikum gesagt, ja, okay, du, wie heißt du? Und er so, Kevin. Und dann gucke ich einfach nur starr in die Masse, in die Crowd, in den Leuten und alle fingen laut an zu lachen, weil er jetzt mein Kevin ist. Und man sich ja immer dann über den Namen Kevin so lustig macht. Ja, ja. Oder über andere Namen, die halt irgendwie, keine Ahnung, Justin zum Beispiel, war ja auch eine Zeit lang der Modename. Also Kevin ist ja gar nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht, was der Name aktuell ist. Und man nennt dieses Ganze, wenn jemand einen Namen trägt, wo manche eine Belustigung daraus ersehen sozusagen, das Ganze nennt man Kevinismus. Aha, und das ist auch ein offizieller Begriff? Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwo gehört und dann meinte man, das wäre Kevinismus. Also. Also manchmal. Es ist verrückt, was wir alles mittlerweile haben in diesem Land. Ist irre. Also, die deutsche Sprache geht vor die Hunde, ne? Kann das sein? Die deutsche Sprache ist eh für den Arsch. Du kannst doch schreiben, was du willst. Du kannst doch schreiben, wie du willst. Ja, stimmt, ja. Also, manche Lebensläufe und bla bla liest und hin und her, Das ist schon faszinierend. Junge, Junge, Junge. Du Kevinismus. Kannst, es fängt doch bei dem kleinsten Seit mit T und Seit mit D. Also ich bin seit gestern hier. Ich arbeite seit gestern bei Druckverlust. So, dieses Seit, das können ja, ich glaube, 3 von 5 Leute nicht vernünftig schreiben. Also die schreiben immer T oder D falsch. Dabei ist es so einfach. Weißt du, wo ich einen Anfall kriege, wenn einer Krümel schreibt? Und Krümel? Das mit Doppel-M. Ja. Krümel. Wie kann man denn Krümel mit 2 M schreiben? Ich habe keine Ahnung. Das machen ganz viele. Musst du mal drauf achten. Das machen ganz viele. Darf ich mal fragen, in welchem Zusammenhang jemand mit dir spricht und Krümel anspricht? Wahrscheinlich wie über meine Körpergröße. Aber das sind nur Gerüchte. Hätte mich jetzt ja mal wirklich interessiert. Denn pass auf, wo wir gerade bei der Rechtschreibung sind. Ich bestelle neue Tassen. Das habe ich telefonisch gemacht. Ne? Ich rufe da an. Ich sage hier, da müsst ihr noch was drüber schreiben über das Logo. Und zwar, ja, schieß los, sagt er. Und ich sage, er soll da drüber schreiben, Gänsehaut ganz woanders. Punkt, Punkt, Punkt. Und hat er ganz wie die Gans geschrieben? Nee, er hat ganz mit einem großen G geschrieben. Jetzt sind die Tassen gekommen. Alle Fehldruck, Alter. Alle Fehldruck. Ich denke, Junge, das hättest du online gemacht, denn. Er hat sich 1000-mal entschuldigt, ne? So kann auch passieren, so. Gar kein Thema, ne? Aber da, wo wir gerade bei der Rechtschreibung sind, er schickt mir jetzt neue zu, die alten gar nicht behalten. Sagt er, ja. Wo ich mal ausgeklinkt bin, ich heiße ja nun, das weiß ja jeder, Nussbaum mit Nachnamen. Also ist ja wirklich ein super deutscher Name. Das ist, ja. So. Mhm. Und ich habe meine Pizza bestellt. Damals im Jugendraum war ich noch, keine Angst, 18, 19, lange her. Und dann war der das entgegengenommen hat, der war aber von der Aussprache her sehr deutsch. Also er hat sehr, also nicht, du weißt ja, wenn du bei manchen anrufst, verstehst du kein Wort, aber du sagst einfach, was du haben willst und dann ist gut. So. Ja, genau. So, der hat aber wirklich gutes Deutsch gesprochen, war anscheinend auch Deutscher. Also vom Slang her. Und dann hat er gesagt, auf welchen Namen geht das? Und dann habe ich gesagt, Nussbaum. Wie bitte? Ich sage Nussbaum. Ich sage, wie der Baum im Wald. Mhm. Und dann sagte er, welcher Baum? Ich sage, wie die Nuss und der Baum, nur zusammengeschrieben. Dann sagt er, können Sie mal bitte buchstabieren? Er hat gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, habe ich aufgelegt. Da hört es bei mir auch auf. Also wenn man das nicht kann. Ja. Fragen bei mir aber tatsächlich auch manchmal, ne? Nach dem Nachnamen so. Ich sag Ritter, ja, wie denn? Ich sag, wie die Burg, sage ich meistens immer. Wie, wie der Typ im Metallkostüm, Mann. Oder weißt du, was mich auch hart triggert? Wo wir wieder bei Rechtschreibung sind. Das ist mir jetzt in der letzten Zeit natürlich verhäuft aufgefallen. Haken mit CK. Oh, wow. Ganz viele schreiben Haken mit CK. Und ich lass mir den Chat ja mal vorlesen. Und ich denke, was für ein Hacken? Wer hat hier einen am Hacken? Oder, ne? Das, da bin ich auch. Ich versuche das diese Woche endlich zu machen, damit ich nächste Woche endlich mal live gehen kann. Da bin ich ja auch gespannt, das mit dem Vorlesen. Mhm. Darf ich ganz kurz erklären, wie man seid und seid, Leute? Ich habe da für mich meine eigene Eselsbrücke erfunden. Das, okay. Also für die Leute, die nicht wissen, wie seid und seid geschrieben wird. Es gibt ja, ich glaube, das ist das einzige Wort in unserem Duden, das eine eigene Homepage hat. www.seidseid.de. Weil es doch andere Leute gegeben hat, die das so auf den Sack geht, weil die Leute das nicht vernünftig schreiben. Ganz einfach. Es gibt einmal seid, also S-E-I-T und S-E-I-D. Richtig. So. Und jetzt schreiben das viele manchmal falsch. Und ich gebe euch jetzt mal eine kleine Eselsbrücke, wie ihr das richtig schreibt. Immer. Jetzt kommt. Ja, pass auf. Das habe ich für mich selber erfunden. Immer, wenn es eine zeitliche Bewandtnis hat, also ich arbeite seit Jahren als LKW-Fahrer, wird seit mit T geschrieben. T wie Time. Richtig. T wie Time. Wie das englische Wort für Zeit, also das T, also immer wenn es zeitig ist, Time, Zeit mit T hinten, dann wird es immer mit T geschrieben. Und das andere wird mit D geschrieben. Ganz einfach. Genau, ja. Ganz einfach. Ich werde noch Lehrer. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt, wann fängst du an? So. Ich als Pädagoge, Junge. Das ist wie Fuck you Goethe, Alter. Ich schieße da auch jemand mit einer Armbrust ab das oder so. Fuck you Goethe war einfach, das ist Legende. Der Film, der war am ersten Tag schon eine Legende. Ja. Das, ja. Ich fand den ersten Teil tatsächlich auch am besten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich, glaube ich, nur den ersten gesehen und fand den, das war ja mit, Alter, apropos Schauspieler, ganz kurz, ey, kurze Eselsbrücken-Ding. Habe ich gestern erfahren. Hast du das mit Til Schweiger mitbekommen? Nee, was hat er gemacht? Ja, genau das ist der Punkt. Was hat er gemacht? Es gab jetzt Vorwürfe und eine sehr bekannte Schauspielerin hat bei Twitter da ein Video zu gemacht, wo sie gesagt hat, ich halte nicht mal länger meinen Mund. Ich spreche das jetzt mal aus, weil es ist in der Filmbranche schon sehr bekannt, aber es spricht nie jemand drüber. Und zwar hat irgendeine Schauspielerin oder Schauspieler ausgepackt, gerade auch bei dem Film Manta Manta 2, dass da ist wohl Til Schweiger mindestens einmal angetrunken, alkoholisiert am Set erschienen und beleidigt dann schon des Öfteren die Darsteller und haut auch mal zu. Oha, ehrlich? Ja, wird handgreiflich. Und eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin, ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, wie sie heißt, wirklich sehr bekannt, die hat ein Video dazu gemacht und hat gesagt, es ist ein offenes Geheimnis in der deutschen Filmindustrie, die Machenschaften von Herrn Schweiger. Es traut sich nur niemand auszusprechen, weil er halt eine sehr große Macht ist, genauso wie, wie heißt denn der andere, der auch bei Joko und Klaas öfters mal sitzt hier bei Nicht lachen und aushalten, wie heißt denn der nochmal? Ach, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Der immer so eine coole Lache hat, auch so sehr sympathischer. Die beiden drehen ja immer sehr viele Filme und haben so in der Filmindustrie in Deutschland sind die halt stark dabei. Deswegen als Schauspieler wirst du halt einen Til Schweiger, der halt sehr viele Connections hat, bla bla, als deutscher Schauspieler, gerade als kleiner Schauspieler, wenn du da was gegen den sagst, kriegst du nie wieder einen Auftrag wahrscheinlich. Und die hat bei Twitter tatsächlich ein Video gemacht und hat gesagt, dass das tatsächlich sehr oft vorkommt und ein offenes Geheimnis ist, dass Til Schweiger da schon sehr oft handgreiflich wird, das öfter mal alkoholisiert am Set, am Filmset, als ist er Regisseur, in den meisten seiner eigenen Produktionen erscheint und ich fand das schon ein starkes Stück, Alter. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ne, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ich bin beim Herrn Schweiger, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand zwei Filme von ihm wirklich sehr gut, das war damals Knockin' on Heaven's Door und dann gab's noch ein wahrscheinlich Coco Vé. Ja, der erste, ja, der war ganz, mit Dieter Haller von Honig im Kopf. Honig im Kopf, ja. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Film und für einen Til Schweiger-Film und Emma, seine Tochter, war ja mit dabei, wirklich ein sehr geiler Film. Ich kann den jedem nur empfehlen. Das ist wirklich ein saugeiler Til Schweiger-Film. Ansonsten sind die alle Rotze und immer gleich. Ich weiß nicht, was ich von ihm immer halten soll, bla bla bla. Bin da immer ein bisschen skeptisch. Ach. Aber dass da in der Filmindustrie wirklich sehr viel Kacke oder dass da auch gerade Arbeitszeiten und so, dass das noch krasser ist wie bei uns, das merkt man ja selber, wenn man mal mit einer Fernsehcrew gedreht hat. Ja, ja. Also was die an Pause haben, ist so gut wie gar nicht, wo die schlafen. Das ist ja ein knallharter Job. Den würde ich nicht machen wollen. Wirklich. Das ist Katastrophe. Aber ich fand es halt krass, dass es jetzt rauskam und ich bin gespannt, was daraus noch wird. Also ob da noch andere auspacken. Hat mich ein bisschen geschockt. Ja, mich tatsächlich auch gerade. Das hätte ich nicht gedacht, Alter. Ja. Das war ja genau. Vielleicht ist da auch gar nichts dran und die verarscht einfach nur. Nee. Weiß gar nicht. Meinst nicht. Nein. Das ist eine sehr große, seriöse Schauspielerin. Ich kann mal kurz nebenbei mal gucken, ob ich sie finde. Das war alles andere als Verarschung. Aber kennst du Richard David Precht? Nee, sagt mir auch nichts. Wer ist das denn jetzt? Der kennt Leute, das ist unglaublich. Das ist ein Philosoph. Schweiger. Guck mal kurz, ob ich das gerade finde. Ein Philosoph, da kenne ich nur einen. Warte mal, sie war... Sie war Ja, ich finde es gerade jetzt nicht. Ich habe das Video von ihr gefunden, aber die Türner, wie heißt sie nochmal mit Vornamen? Da hat er auch noch geantwortet. Oha, richtig sauer und so. Oha. Da ist ja wieder oha, da geht's richtig ab. Aber in der Bubble leben wir halt nicht. Ja, in der Bubble sind wir nicht. Richard David Precht ist ein Philosoph, selbsternannter Philosoph, Buchautor und hat das Podcast mit Lanz, Markus Lanz. Ja, den Lanz kenne ich. Den kenne ich. Danke. Ja. Und in der empfehle ich euch, ist ein geiles Podcast, ist auch ein bisschen Bildung und so. Ich höre es sehr gerne, weil ich sowas sehr gerne höre. Nicht in der letzten Folge, sondern davor der Folge sagte der Herr Precht einen Satz, der einen Twitter Platz 1 ausgelöst hat, und zwar über Frau Baerbock. Und das fand ich super, weil es ging darum um Qualifikationen am Arbeitsplatz oder im Arbeitsplatz. Ja. Und es ging um China, es ging um die diplomatischen Verhältnisse und bla bla. Man hat ja mitbekommen, dass Frau Baerbock sich so sehr maßregelnd sich China gegenüber in China verhalten hat, was sehr kritisch zu sehen war. Und Richard David Precht sagte dann den folgenden Satz, weil Markus Lanz fragte sie, was sagst du dann zu unserer Außenministerin Annalena Baerbock? Und da meinte er, wie hat er gesagt? Ist ein Ausfall? Nee, warte mal, ein... Wie hat er es genannt? Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Oh, ist das schlimm. Auf jeden Fall meinte er, dass sie im Auswärtigen Amt unter normalen Umständen nicht mal einen Praktikumsplatz bekommen hätte. Und das hat Wellen geschlagen. Weil zu Recht... Und da wollte ich ganz kurz mit dir drauf eingehen. Ich wollte jetzt nicht politisch werden, aber... Mir fällt halt immer mal auf, dass wir Deutschen irgendwie für uns so uns anmaßen, unsere Wertigkeit, unsere Kultur anderen also vorzuschreiben. Also wenn zum Beispiel, mir fällt das auch an mir auf, wenn ich über andere Kulturen so gucke hin und her, warum machen die das so? So ein Schwachsinn, sind die doof und bla bla hin und her. Wer sind wir, dass wir sagen, unsere, so wie wir uns verhalten, so wie wir leben hin und her, ist richtig. Und die anderen, die so leben, keine Ahnung, die vielleicht nicht in einer Full-Demokratie leben, wie China zum Beispiel. Das ist mir ganz oft schon aufgefallen. Und ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist ein absolut deutsches Problem, ne? Ja, ja. Das haben nur wir. Genau. Ich finde das schlimm tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Und ne? Ich habe mal in meinem Gedankenkosmos, war das der Punkt, wo ich gesagt habe, weil wir ja in unserer, Alter, wir Deutschen sind einfach so. Wir müssen uns eingestehen, dass wir so sind. Wir sind A so, wir gucken aus dem Fenster und lästern über die Nachbarn. Wenn wir denen zugucken, wenn die irgendwas entladen und dem fällt was runter, wir lästern drüber. Oder der hat ein neues Auto, wie kann er sich so einen Scheiß leisten? Da. Lästern bin ich auch immer vorne mit dabei, ganz vorne. Das sind wir Deutschen. Aber in aller Öffentlichkeit aber nur. Ja, sind wir Deutschen. Und, und das war der letzte Hoffnung, den ich mir gesagt habe, gerade in unserer Branche. Dieses Zusammenhalt wird nicht funktionieren, weil unsere deutsche Mentalität lässt es nicht zu. Ja, ja. Das ist meine persönliche Meinung. Ist so. Es wird niemals dazu kommen, dass wir zusammenhalten. Es sei denn, wir hätten eine Oberorganisation, das wäre quasi die Gewerkschaft, die das machen würde, stellvertretend. Aber wir als Deutsche selber, es wird, da könnt ihr auch gerne hier das rauskopieren und irgendwo hochladen. Ich sag euch das, wie es ist. Deutschen LKW-Fahrer werden niemals zusammenhalten. Ich werde das nicht mehr erleben. Und, und wenn ich tot bin, gibt es auch keine LKW-Fahrer mehr, dann fahren wir alle autonom. Also es wird nie wieder stattfinden. Sie werden nicht zusammenhalten. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Natürlich, vereinzelte Gruppierungen, ja, na klar. Ne? Wenn sich jetzt der ein oder andere hinstellt, ja, bei uns in der Firma, ja, in der Firma bestimmt. Ja, aber wir reden hier von ganz Deutschland. Und das funktioniert nicht. Nein, genau. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Ich bin von David, von dem Herrn Precht und Lanz in dem Podcast, bin ich gedanklich dazu übergekommen, dass ich gesagt habe, okay, weil er hat tatsächlich über die Geschichte von China gesprochen, die halt wirklich über 600 Millionen aus der Hungersnot rausgeholt haben. Also die haben ja, hat sich ja komplett neu revolutioniert. Und Richard David Precht hat halt gesagt, wer sind wir denn, dass wir sagen, hey, China, so wie mit ihrem obersten Führer, Vielleicht möchten die auch einfach so leben, sonst würde ja viel mehr Revolution stattfinden. Ja, ja, klar. Warum sind wir der Meinung, die Deutschen oder die Demokratie, die wir haben, müssen andere auch so haben? Und ich bin also steif und fest der Überzeugung, ich glaube, in den Deutschen liegt, also da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die keine Demokratie mehr haben wollen. Ich glaube, das kann schon gut möglich sein, ja. Ich glaube, der Deutsche ist tatsächlich, daher gab es auch diesen Preußenkult vor dem Zweiten Weltkrieg, dann den Führerkult während des Zweiten Weltkriegs, das ja wunderbar funktioniert hat, ich sag mal, bis wir dann glücklicherweise also, dann den Krieg verloren haben. Du meinst also diese autoritäre... Woher kommt es denn sonst, dass wir so zack, zack und so laut reden und so Dings sind? Wir müssen uns das eingestehen, wir sind so. Ja, also klar. Ich sag dir so, wie es ist, wenn dort oben wieder, und der muss ja nicht, also man darf nicht verstehen, der da oben steht und uns, sag mal, wie ein Präsident in Frankreich, gut, die haben auch demokratische Werte, aber ich sag jetzt mal so, wie, keine Ahnung, wie in Weißrussland oder wie in Russland selber oder in China. Wenn da jetzt irgendjemand ist, der ja nicht kein schlechter Mensch sein muss, gleich explizit, sondern wenn man ja von jemandem ein Diktator quasi spricht, ist es ja meistens auch schlecht. Aber sagen wir jetzt mal so wie weiß nicht, wie man sagen soll. So eine kleine Gruppe, die quasi dieses Land dann lenkt und nicht das große demokratische Ganze. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn da jemand ist, der dann da ist und der den Deutschen sagt, hier, pass auf, jetzt machen wir den Weg so, wir machen so und Germany first, sowas in Amerika tatsächlich. Sagen wir, das beste Beispiel ist Amerika mit ihrem Präsidenten. So, demokratisch. Wenn das Ganze in Deutschland, es würde sofort funktionieren. Ich sag dir, wie es ist. Also von der Zustimmung des Volkes. Meinst du, das ja. Bin ich mir nicht sicher. Weißt du, also, was das Problem in unserer Demokratie ist, was mich zum Beispiel stört? Also es gibt ja, die USA ist ja die älteste Demokratie der Welt. Ja, genau, richtig. Und die haben ja ihren Präsidenten. Ich weiß, Deutschland wurde eigentlich in der, ich sag jetzt mal, Gesamtzeit sehr stark, wie heißt es? Also wir waren halt keine Demokratie. Wir wurden halt autoritär regiert. So. Monarchie. Ja. Wir hatten einen Kaiser. Genau, wir hatten einen Kaiser und die Demokratie in Deutschland, die funktioniert noch nicht mal 100 Jahre. Also wir sind... Also ich finde, unsere Politikform, die wir haben, ist sehr weit weg vom Willen des Volkes. Ja, ja, ja, ist so. Das die Hauptsache gegen Anstinken und der Rest spielt keine Rolle mehr, ne? Wir haben halt nicht ich finde, es muss ein bisschen umstrukturiert werden, weil wir haben halt nicht den direkten, guck mal, wir können Parteien wählen. Mhm. Aber wer explizit dann die Posten übernimmt, entscheiden die Parteien. Ja, genau. Und damit habe ich ein Problem. Weil ich wollte zum Beispiel keine von der Leyen als Verteidigungsministerin. Oder ich wollte keine Ahnung als Blabla, weil ich ganz genau wusste, die hat davon keine Ahnung. Ja? Und du kannst niemanden komplett dafür verantwortlich machen. Klar haben wir unseren Bundeskanzler. Aber wir haben dann 4 Jahre wieder und selbst... dass dann diese Mehrheiten, also sagen wir mal, guck mal, die Grünen zum Beispiel, die uns gerade alle auf den Sack gehen. Und ich sag das ganz offen und ehrlich, die gehen mir voll auf den Sack. Weil sie wirklich einen radikalen, faschistoiden Weg eingehen, um ihre grüne Ideologie durchzusetzen. Gerade mit der Heizungspolitik, bla bla bla. Was viele ruinieren könnte. Und ich sag's nochmal, wir in Deutschland sind für ganz, ganz kleinen Teil von CO2-Ausstoß zuständig, was gegenüber der Welt im Gegensatz anzusehen ist. Aber jemand muss ja den Anfang machen. Ist ja okay. Gehe ich ja mit. Aber das Ding ist einfach... Aber was das angeht, sind wir doch voll weit zurück. Ja, es ist eine Katastrophe, was hier in diesem Land gerade abläuft. Und jetzt ist es ja noch mehr. Also Es ist genauso, wie Kritiker sagen. Die Grünen sagen ja, wir gehen jetzt den Weg, damit wir anderen Ländern zeigen können, es funktioniert. So, was andere Länder machen das schon lange vor. Ja, ja, aber es wird so teuer werden, wir werden uns deindustrialisieren und da werden andere Länder sagen, also wenn das der Weg der erneuerbaren Energie ist, dann gehen wir den nicht, was die Deutschen gemacht haben, weil die ruinieren sich gerade. Das heißt, wir gehen den Weg alleine. Aber was ich damit sagen wollte, ist zum Beispiel, bei den Grünen, das ist eine Minderheit. Aber die beschreiben uns alles vor. Warum? Weil die Ampelkoalition, das heißt, die suchen sich dann quasi ihre Mehrheiten zusammen, damit sie regieren können. Und das finde ich in Amerika zum Beispiel so geil. Entweder du wählst den Trump oder du wählst den Biden und da, der setzt sich dann daraus sein Parlament dann quasi zusammen. Aber du kannst dir nicht aus mehreren kleinen Parteien deine Mehrheit zusammenkramen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und das stört mich. Das stört mich aber auch schon seit Jahrzehnten. Genau, tatsächlich. Und das ist unser Problem, weil die Grünen sind nicht eine Mehrheit, sondern es ist die Minderheit, die aber der Mehrheit jetzt alles vorschreibt. Und das nervt mich. Und ja. das führt zu erheblichen Unruhen in unserem Land. Es wird echt ganz schlimm. Ja, das wird noch viel schlimmer. Wir sind ja erst am Anfang. Ja, ja, Gott sei Dank. Wir sind am Anfang dieser komischen Politik und wir sind aber am Ende des Podcasts. Geil, wir sind schon wieder am Ende des Podcasts, ja. Ja. Junge, Junge, Junge, die Zeit, die rennt auch immer. Mach du die Abmod. Ja, es fällt mir schwer, Tschüss zu sagen und loszulassen, aber... Ich hätte jetzt auch noch, also gut, dass, wenn das live gewesen wäre, wir hätten noch diskutiert. Junge. Ja, ja, ja, wir hätten, wir wären beworfen worden mit Schlübbis wahrscheinlich. Und so. Aber ist egal. Mit BHs. Auch nicht. Bei uns, auf unserer Meinung. Alle. Ach so. Okay. Ich würde sagen, das war's denn mal wieder mit der Folge Nummer 21, ne? Ja. Ja, das war's mit Folge 21. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächste Woche zur Folge 22 wieder mit Kai, dem German Truck Driver und mir, Druckverlust. Mädels, ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao.